Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, Freunde, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio zur Freitagnacht-Ausgabe. Wenn ihr heute Nacht mit mir hier in der Sendung live telefonieren wollt, über welches Thema auch immer, Telefonnummer 0800 5678 111. Und wer mir faxen will, der kann das auch tun unter 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Thomas. Und der ist 28 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Jürgen. Was ist dein Thema, Thomas? Tja, eigentlich ein uraltes Thema, wenn es geht um Probleme. Und zwar der liebe Scheidungskrieg und wie weit er einen treiben kann. Mhm. Was ist denn da vorgefallen? Bei dir vermutlich. Ja, klar, bei mir. Ja, also ich muss sagen, mit meiner ersten Frau, um das gerade mal so ein bisschen zu umreißen, war ich nur 2 Jahre verheiratet. Mhm. Sehr früh geheiratet, mit 19, weil halt ein Kind unterwegs war. Mhm. Und in diesen 2 Jahren habe ich halt, kann man sagen, die komplette Familie organisiert und geschmissen. Mhm. Neben meiner Arbeit hier. Mhm. Die werte Dame hat es dann eher für nötig gehalten, tagsüber Talkshows zu gucken und den Haushalt vergammeln zu lassen. Mhm. Und, oh ja, gut, ich habe mir halt gedacht, mein Sohn muss ich ja doch versorgen. Und habe dann halt nach den Nachtschichten noch den ganzen Haushalt geschmissen und war eigentlich Vater und Mutter in einer Person. Mhm. Das hast du dir so bieten lassen, dir so gefallen lassen? Ja, ich habe einmal schon Kinder vergöttert. Also mhm. Schon in jüngsten Jahren mhm. hat schon jeder gesagt, du bist aber kloppt, dass du jetzt schon an Kinder denkst. Du bist erst mal 14, 15. Da mhm. habe ich schon gesagt, ich will einen ganzen Stall voll. Mhm. Mhm. Na, auf jeden Fall, die Ehe hat nicht lange gehalten, gerade mal 2 Jahre. Das ist jetzt schon 7 Jahre her, dass ich da ausgezogen bin. Mhm. Und der Scheidungskrieg läuft noch bis heute. Aus dieser Ehe sind insgesamt wie viele Kinder denn entstanden? Ein Kind, ja. Mhm. Ein Sohn. Mhm. Wie, das ist jetzt 7 Jahre her und bis heute läuft und tobt da ein Scheidungskrieg? Ja. Ihr seid also bis heute noch nicht geschieden? Doch, die Scheidung ist schon ausgesprochen. Wir die sind schon länger im Ausgesprochen. Ja. Und es geht immer wieder um Unterhalt. Es geht um Unterhalt? Ja, ja. Mhm. Weil, ich muss dabei sagen... Woran genau macht es sich denn jetzt fest, der Streit? Natürlich ums liebe Geld geht es natürlich. Ja, das ist ja klar, ja, aber um welche Summe geht es jetzt beispielsweise? Also die Unterhaltssumme haben im Laufe der Jahre geschwankt zwischen 1200 und 1600 Mark. Mhm. Also inklusive Kindesunterhalt. Mhm. Ja, und ich bin jetzt, um mal sozusagen zum Thema endlich mal zu kommen, bin jetzt in zweiter Ehe wieder verheiratet mhm. seit 6 Jahren. Mhm. Hab da auch noch eine Tochter, mhm. die ist jetzt inzwischen 5. Und meine Frau ist jetzt im 7. Monat auch wieder schwanger. Mhm. Und ich habe auch noch aus der ersten Ehe, muss ich dabei sagen, noch immense Schulden. Mhm, mh. Das waren insgesamt grob überschlägig gesagt 100.000 Mark Schulden. Da sind jetzt noch ungefähr 30.000 Mark von übrig. Du bist ja neu wieder verheiratet. Ja. Hast du es denn jetzt besser angetroffen? Oh ja, also ich habe echt meine Traumfrau gefunden. Mhm, mh. Also wir ergänzen uns dermaßen gut, also man kann bald sagen, wir sind seelenverwandt. Mhm. Also jetzt läuft die Ehe gut? Ja, sehr gut. Du hast ja immer noch diese alte Geschichte an der Backe. Ja. Und es gibt keinerlei Hoffnung, dass du da rauskommst, dass sich das nun endlich mal erledigt. Eventuell gegen Ende des Jahres. Mhm. Dann muss die eventuell mal ein bisschen kürzer treten. Aber mhm. das ist, würde ich sagen, gar nicht mal das Schlimme an der ganzen Thomas, Sache. Thomas, ich habe jetzt gerade hier eine Information auf meinem Bildschirm gelesen. Ja. Die mich etwas irritiert. Ja, dazu wollte ich jetzt kommen. Ja, ich lese nämlich auf meinem Bildschirm, der Thomas hat wegen eines anderen Themas angerufen. Ja. Nämlich, er hat eine Bank überfallen, steht hier. Ja. Und du erzählst mir jetzt seit 4 Minuten etwas von deiner Ehe und von mhm. Unterhalt und so etwas. Das ist die Hinführung zu der ganzen Sache. Na, dann kommen wir mal zu Potte, Mensch. Ja, okay. Du hast eine Bank überfallen? Ja. Wann? Letztes Jahr. Warum? Weil die Schulden und die Unterhaltsleistung haben mich so dermaßen in Bredouille gebracht, ich habe gar nicht mehr ein- und ausgewusst. Mhm. Ich habe einfach keinen anderen Ausweg mehr. Wie viel hast du geraubt? Das war nicht der Rede wert. Na, wie viel denn? 15.000 Mark. 15.000 Mark? Ja. Was war es denn für eine Bank? So eine Filiale oder eher eine? Ja, es war so eine kleine Filiale auf dem Land. Und wie hast du das gemacht? wie man es im Fernsehen immer sieht, so mit Maske und so. Bist du rein gestürmt? Jo. Erzähl mal, Maske, hattest du eine richtige Waffe? Nee, so eine Strumpfmaske war das so. Eine Strumpfmaske? Ja. Und hattest du eine Waffe? Ja, eine Wasserpistole. Eine Wasserpistole. Die sehen ja heutzutage aus wie echt. Ja, ja. Und, also, beschreib mal, damit wir uns das vorstellen können. Du bist da reingestürmt, was hast du gerufen? Ja, Überfall, Geld her. Also, ich muss ehrlich sagen, ich weiß schon gar nicht mehr selber genau, wie das abgelaufen ist. Mhm. Ich bin mir nämlich vorgekommen, als ob ich neben mir stehe, weil das Ganze passt einfach nicht zu mir. Bin halt rein, hab die Leute ziemlich erschreckt, muss ich sagen. Das glaube ich, ja. Ja. Und dann haben die dir das Geld auch ausgehändigt? Ja, ja. 15.000 Mark? Ja, ja. Und du hast es in eine Tasche? Ja, Tasche reingesteckt und bin dann direkt wieder raus und hab dann versucht abzuhauen. Mhm. Erstmal zu Fuß und dann habe ich erstmal gar nicht mehr weiter gewusst, wie es weitergeht. Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Das Ende vom Lied war, dass ich nach 10 Minuten von der Polizei geschnappt wurde. Nach 10 Minuten ein professioneller Bankräuber? Ich würde eher sagen, Stümper. Ja, ja, gut, Gott sei Dank vielleicht. War vielleicht besser so. Mhm. Im Nachhinein glaube ich auch, es war besser. Nach 10 Minuten gefasst worden. Ja. Das heißt, sie hatten dich dann und du kamst vor Gericht. Ja. Wie ist diese... Erstmal in Untersuchungshaft. Ist klar, natürlich, ja. Ich überspringe das jetzt mal ein bisschen, die einzelnen Schritte. Wie ist denn dann die Gerichtsverhandlung ausgegangen? Die ist jetzt erst demnächst. Das Ganze hat sich jetzt... demnächst. Weil die Gerichte im Moment so überlastet sind. Und wie lange warst du in Untersuchungshaft? Knapp 2 Monate. Mhm. Wie war's? Wie war's da? Also, ich muss sagen, zuerst war ich stark suizidgefährdet, weil ich halt, wie gesagt, eine Frau jetzt zu Hause sitzen habe, die hat selber schon, also wir haben eine Tochter zusammen, und jetzt ist das nächste schon unterwegs, und da ist mir erst richtig bewusst geworden, was ich da überhaupt gemacht habe. Ja, ja. Wie hat denn deine Frau überhaupt darauf reagiert? Also das erste Mal, wie sie mich wieder gesehen hat, hat sie mir erstmal ordentlich eine runtergehauen und mich dann direkt in den Arm genommen. Mhm. Du hast keinerlei Andeutung vorher gemacht, dass du... Überhaupt nichts. Das aber sie wusste Bescheid, dass du in einer solchen finanziellen Bredouille warst. Ja, ja. Das waren wir sozusagen gemeinsam schon seit Jahren. Also wir wollen das jetzt nicht entschuldigen, aber erklären kann man es da dahingehend, dass du aufgrund dieser Ehezwistigkeiten und, wie du es gesagt hast, Scheidungskrieges wegen des Geldes, so sehr in eine Zwangslage gekommen warst, dass du keinen anderen Ausweg mehr sahst. Ja. Ich muss dabei noch sagen, was vielleicht auch noch zum Tragen gekommen ist, dass halt letztes Jahr meine Frau dann gesagt hat, okay, ich biete mich an und ich mache Telefonsex. Deine jetzige Frau? Meine jetzige Frau, und das wollte ich mit allen Mitteln verhindern. Ja, ja. Was ist denn das für ein Drachen, deine Ex-Frau, dass die dir da so zusetzt? Drachen ist eigentlich noch eine zarte Beschreibung. Mhm. Also für die zählt eigentlich nur Geld, Geld, Geld, und dann als nächstes kommt erstmal wieder Geld. Mhm. Ich habe meinen Sohn ja auch schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Also jetzt sieht mir das Kind auch. So, jetzt steht die Gerichtsverhandlung vor der Tür. Ja. Wie sind die Prognosen deines Anwaltes? Eigentlich 60-40, dass es eventuell mit einem blauen Auge davon kommt. Weil ich bin nicht vorbestraft. Also ich bin ja jetzt in diesem Fall auch geneigt, zu hoffen, dass du mit einem blauen Auge davon kommst. So wie du es jetzt geschildert hast, bist du nun wirklich alles andere als ein Krimineller. Ne? Wie gesagt, ich kann es selber kaum verstehen. Mhm. Das passt einfach nicht zu mir. Das hat auch jeder aus meinem Bekanntenkreis gesagt. Bist du bekloppt? Also hoffen wir mal. Ich sag's jetzt mal, hoffen wir, dass du mit einem blauen Auge davon kommst. Ich hoffe auch, meine Frau auch. Thomas, toi toi toi. Tschüss. Jetzt begrüße ich den Raimund. Und Raimund ist 25 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen? Raimund. 25 bin ich. Ja, hast du gesagt. Ja. Ja, gut. Ja, ich rufe an, und zwar habe ich gestern bei dir die Sendung gehört, mit dem Schlägertrupp waren da 2 Leute. Ja. Und das hat mich halt dazu veranlasst, bei dir mal anzurufen, weil mir ist sowas Ähnliches passiert in Sachen Gewalt so. Also du warst das Opfer? Nee, ich bin Täter, so, also auf einer Seite Täter. Mhm, ja, ist immer. Ja, und zwar habe ich Raubüberfälle begangen vor 5 Jahren und bin inhaftiert worden in eine geschlossene Anstalt. Mhm. Also nicht in den Knast gegangen, sondern in die Psychiatrie. Um Therapie zu machen. Freiwillig? Ich habe eine Therapieauflage angenommen, ja, so kann man das sagen. Ja. Was für Raubüberfälle waren das, die du begangen hast? Also eigentlich spreche ich ungern darüber, aber es ist peinlich so. Es ist ein Straßenräuber, so ein primitiver Straßenräuber war ich. Ja. Also. Wie oft hast du solche Taten begangen? Also es waren 3 Tateinheiten waren das und auch für alle 3 schuldig gesprochen worden. Mhm. Und wobei eine noch hinzukam, für die ich wirklich nicht war, wo sie mich verurteilt haben, für die ich nichts, also da war ich nicht der Täter und die haben sie mit einbezogen ins Urteil. Aber 3-mal warst du es? Dreimal war ich. Hast du, wen hast du da überfallen auf der Straße? Das war willkürlich so, dass ich habe Leute verfolgt, die Geld also an Bank in der Bank abgehoben haben, an Automaten abgehoben haben und die habe ich angesprochen und bei dem einen Fall, da war das halt so gravierend, dass der Mann sich zur Wehr gesetzt hat und noch einen Hund dabei bei sich hatte. Es ist keine Entschuldigung, aber ich habe mich bedroht gefühlt von einem Hund und da habe ich halt zugestochen. Ne? Was ist dann daraus geworden? Ist der Mann gestorben? Nee, das war ja, wie gesagt, ein versuchter Mord und die Anklage war versuchter Mord. Und ich habe mich, wie gesagt, ich habe das alles bereut tierisch und beim Gericht habe ich mich entschuldigt bei dem Mann und heute habe ich gerade gehört, also was heißt gerade, vor ein paar Tagen habe ich gehört, dass der körperlich wohl auf ist, aber halt psychische Probleme noch hat. Ne? Mhm. Dann warst du in der Psychiatrie. Ich bin noch, ich verbüße meine Strafe. Ich rufe jetzt von hier, von der Therapieeinrichtung an. Ach, das geht, da kann man einfach dann nachts anrufen. Ja, ich bin ja etwas gelockert, so schon ein bisschen, weil ich 5 Jahre schon und dann du bist, in dieser Einrichtung seit 5 Jahren? Seit 5 Jahren. Und wie lange? Ich war mit Knast zusammen. Vorher war ich auch noch ein paar Monate im Knast, wegen Untersuchungshaft und sowas und dann hat man mich in die Therapie eingeschickt. Ja. Und wie lange musst du dann noch sein? Also 6 Jahre Jugendstrafe habe ich bekommen. Ich habe das mit 20 gemacht. Und ich muss noch, also das ist Open End, kann man sagen. So, es geht bis zu 12 Jahren. Die Parallele kann bis zu 12 Jahren ausgebaut werden. Also auf das Doppelte. Was heißt, die Parallele kann ausgebaut werden? Also es gibt eine Parallelstrafe, da kriegt man eine Haftstrafe nebenbei und dann kann man einen Paragraph 20 kriegen, der sagt aus, dass man schuldunfähig ist und einen Freispruch bekommt und dann ganz lebenslänglich in der Psychiatrie bleiben muss oder kann lange bleiben, aber man kann auch ja, das wäre halt, ne? Habe ich jetzt nicht so ganz kapiert, aber egal. Ja. Wie siehst du denn deine eigene Perspektive, wie lange du wahrscheinlich dann noch da sein musst? Ich kann dir mal erzählen, dass ich jetzt vor ein paar Tagen Anhörung hatte, das ist von der Strafvollstreckungskammer, die überprüfen jährlich deine Gesundungsprozess oder wie man das sieht, so die überprüfen das und dann gucken die, ob man dann auf Bewährung entlassen kann oder ob man die Unterbringung verlängern muss um ein Jahr. Und wie ist es ausgegangen? Ja, also ich habe gehört, dass ich eine Jugendstrafe habe von dem Richter, das ist auch neu bei mir und dass er mich nie allzu lange festhalten kann, weil das wäre Freiheitsberaubung so. Also jetzt so mit 12 Jahren. Siehst du einen gewissen ich habe Hoffnung, ja. Am Horizont eine Hoffnung, ja. Ja, richtig. Wie stehst du denn jetzt heute, ist ja eine ganze Weile schon, während du jetzt inhaftiert bist, oder zu all dem, was du getan hast? Ja, also wie gesagt, also früher fiel es mir schwer, darüber zu reden, so. Ich habe Schwierigkeiten gehabt und heute bin ich so offen, dass ich das, wie gesagt, in der Öffentlichkeit auch schon erzählen kann. Oder so, ja. Hast du eine Erklärung für dich, wie es dazu gekommen ist, warum du das gemacht hast? Ja, wie gesagt, also ich wäre nicht hier, wenn ich keine psychische Erkrankung hätte zum Zeitpunkt der Tat. Das heißt nicht, dass es jetzt auch noch so ist. Es ist besser geworden sozusagen in der Therapie im Verlauf. Und wie erkläre ich mir das? Tja. Hast du denn da vorher, bevor du das getan hast, wie hast du denn da gelebt? Ja, das kann ich auch sagen. Ich war vorher 4 Monate in Untersuchungshaft, in Jugendknast, so, ne? Also warst du mit dem Gesetz schon in Konflikt geraten? Ja, also jetzt nicht wegen so gravierenden Sachen, sondern kleinere, so, was weiß ich, Diebstahl, Betrug und solche Geschichten. Und, da war ich 4 Monate in Untersuchungshaft in Hameln, das ist hier Niedersachsen, und dann bin ich wieder nach Hannover entlassen worden. Also ich bin beim Termin rausgekommen, die haben mich nicht verurteilt. Und dann bin ich halt in die soziale Umgebung gekommen, also jetzt nicht irgendwie betreutes Wohnen oder sowas, was für die Jugendlichen angebracht wäre, sondern und bis so dann Container haben sie mich gesteckt, so für Obdachlose oder sowas, 19-Jährigen. Und bist dementsprechend abgerutscht? Abgerutscht, ja, ganz klar, da kann ich keinen Halt, da habe ich keinen Halt und nichts und das war meines Erachtens ein Justizfehler, als 19-Jährigen mich in so einen Container zu stecken. Sag mal, die anderen beiden Fälle, diesen einen Fall hast du jetzt erzählt, den du niedergestochen hast, den Mann, was hast du mit den anderen beiden gemacht? Ja, das waren auch so nach dem gleichen Schema so, bloß halt keine Verletzung, keine Körperverletzung. So. Da habe ich nur gedroht so halt, ne? Und ja, wie gesagt, das ist alles sehr dumm gelaufen und das bereue ich tierisch. Das ist peinlich, mir ist das peinlich, so was damals gegangen ist. Hast du dich mit diesem Mann, mit diesem hauptbetroffenen Opfer, sage ich jetzt mal, hast du dich mit dem irgendwie mal in Verbindung gesetzt, schriftlich zum Beispiel? Ich habe das damals, vor meiner Verhandlung wollte ich das machen. Ich habe das auch gemacht, aber ich habe keine Antwort bekommen so von ihm. Ich habe mich entschuldigt und auch bei Gericht nochmal persönlich, habe das bei Gericht vorgetragen, dass ich das tierisch bereue und alles. Und das wurde auch ins Urteil mit einbezogen, dass ich Reue zeige. Das ist so reich, ja. Aber er hat dann während der Gerichtsverhandlung auch nicht darauf reagiert, der Mann. Wie bitte? Das Opfer hat während der Gerichtsverhandlung, als du das gesagt hast, auch nicht in irgendeiner Weise auf dich reagiert. Also, denke ich mal, stinksauer, ist ja verständlich. Natürlich. Ja. Was geht denn in dir vor, wenn du dann solche Geschichten hier bei mir in der Sendung hörst, eben von Tätern, die sehr kaltblütig über solche Aktionen erzählen und sagen, dass sie damit ihr Geld sogar verdienen? Ja, ich finde das ist eine Sauerei. Also ich würde das auf keinen Fall, mich hätte sowas auch betreffen können, ich hätte sowas auch machen können oder so. Ich habe auch diesbezüglich Angebote bekommen, sowas in der Richtung, aber sowas kam für mich nicht in Frage. Nun, hast du einen gravierenden Lebenseinschnitt hinter dir durch all die Jahre Inhaftierung, bist aber erst 25 Jahre alt und es gibt eine Hoffnung. Wie sieht dein Leben in deinen Träumen, in deinen Vorstellungen die Zukunft aus? Ja, ich werde jetzt in absehbarer Zeit, also noch ein halbes Jahr oder so, dann werde ich auf eine lockere Station verlegt, wo ich ja auch Möglichkeiten habe, mich beruflich weiterzubilden, auch schulisch oder so. Und da habe ich mir auch irgendwie vorgenommen, dass ich mal eine Lehre anfange. Ich bin auch noch jung und das könnte ich noch schaffen eigentlich. Was für eine Lehre willst du machen? Was Handwerkliches. Ich arbeite hier in diesem Haus als Tischler und das will ich auch fortsetzen. Mhm. So. Wir haben ganz viele Leute ja eine Vorstellung mittlerweile, weil sehr viel darüber berichtet wird im Fernsehen, im Hörfunk, auch hier bei mir in der Sendung vom Knast. Aber die meisten Leute haben doch dubiose und beängstigende Vorstellungen, was in den Psychiatrien vor sich geht. Ja, ist ja ganz klar. Weil kannst du da das mal vielleicht erläutern, wie das da so abgeht, der Alltag? Ich kann mir das gut vorstellen, dass diese ganzen, was durch die Medien geht mit den Pädophilen und Sexgangstern und so, die sitzen ja auch alle hier ein. Die kommen ja nicht in den Knast, weil die geschützt werden müssen. Wenn die in den Knast kommen würden, die würden da ein schlechtes Leben haben. Die würden zwei Tage später oder so. Also Psychiatrie, hast du zum Beispiel eine eigene Zelle, ein eigenes Zimmer? Oder bist du mit jemandem zusammen? Es gibt einen Einzelflurbereich mit Einzelzellen und dann noch drei Zweimannzimmer oder so. Und du? Ich habe ein Einzelzimmer. Und wie sieht dein Tagesablauf in der Psychiatrie jetzt aus? Ja, Therapie, viel Therapie machen. So, ne? Das ist vorrangig so. Mit Arbeiten, Arbeitstherapie, Sport und Gespräche und solche Sachen. Also jeden Tag, ne? Jeden Tag, ja. Am Wochenende hat man ein bisschen Freiraum. Das heißt also, jeden Tag beschäftigen sich mehrere Stunden Menschen mit dir und du dich mit dir selbst auch. Ja, so in eine Richtung, Und dann bleibt aber auch noch Zeit für eventuell, hast du gerade gesagt, eine Lehre zu machen und sich auch vorzubereiten auf die Zeit für den Alltag danach. Ja, das kommt dann auf der weiterführenden Station, wenn ich jetzt verlegt werde. Hier bin ich auch ein bisschen, das ist so ein geschützter Rahmen und ich habe früher auch viel Scheiße gebaut hier am Anfang und deshalb bin ich auch noch nicht weiter. Ich hätte auch schon weiter sein können, auf offenen Stationen zum Beispiel, wo ich... Also ich finde schon, nach dem, was du erzählt hast, das überzeugt mich und ich finde schon, dass du auch diese Chance verdient hast. Ja. Und hoffe, dass du die Lehre gebacken kriegst und danach, das wird natürlich eine harte Zeit sein, die ersten Jahre, wenn du draußen bist. Ja. Aber du bist eben noch jung, du wirst das auch schaffen und wenn du es willst, schaffst du es auch. Alles Gute. Danke. Domian, ich habe noch mal eine Bitte. Ja. Ich wollte noch mal einen Mitgefangenen hier so grüßen, der Christian. Der hat dieses Jahr geheiratet und den grüße ich ganz recht herzlich. Okay, Gruß an Christian. Schickst du ein Autogramm? Ja, mache ich. Ich rufe nicht nochmal an wegen der Tag, wegen der Adresse. Tschüss. Ciao. Tschüss. Telefonnummer. Kostenfrei. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer draufzuschreiben. Und ich könnte euch vielleicht nochmal unsere Adresse sagen für die Autogrammwünsche. Dann, oder für irgendwelche Posten, schreibt bitte an den WDR, Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Ganz einfach. WDR, Redaktion Domian, 50600 Köln. Redaktion 1 Live Domian, 50600 Köln. Anja, 34 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Anja. Hallo. Grüße dich. Ja, hallo Domian. Warum hast du mich angerufen? Ja, ich habe ein großes Problem habe ich. Mhm. Und zwar habe ich keine Lust mehr auf Sex. Du hast keine Lust mehr auf Sex? Nee, gar nicht mehr. Seit wann nicht mehr? Boah, sechs Monaten ungefähr. Sechs, ja. Könnte auch schon länger sein. Mhm. Also das heißt also, seit sechs Monaten vollkommen tote Hose? Tote Hose, also ich habe keinen Bock mehr darauf. Weder mit einem Mann, noch mit dir selbst? Ja, so ungefähr. Bist du denn in einer Beziehung? Ja, seit viereinhalb Jahre jetzt. Mhm. Ihr lebt auch zusammen in einer Wohnung? Nein. Nein. Wie reagiert dein Freund darauf? Der ist doch wahrscheinlich völlig irritiert, ne? Er merkt es zwar noch nicht so richtig, also Er fragt ab und zu mal, ob ich keine Lust hätte, ob was mit mir los ist und so, aber... Ja, nach 6 Monaten muss ihn das ja schon stutzig machen, ne? Ja, ich versuche auch nicht, ihm zu zeigen, sagen wir mal so. Das heißt, du schläfst doch mit ihm? Ja, nur... Ach so. Du spielst ihm was vor. Um zu tun, sagen wir mal so. Mhm. Ich habe Angst, ihn zu verlieren, weil ich liebe ihn über alles. Nur im... Wie war das denn vorher? War euer und dein... Ja. Jeden Tag und für dich auch? Jedes Mal war es immer schön. Und aber auf einmal, es wurde immer weniger und immer weniger. Und jetzt ist ja, du sagst, gar nichts mehr. Du sagst auf einmal, war es wirklich plötzlich von heute auf morgen? Es war von heute auf morgen, warum hatte ich überhaupt keine Lust mehr irgendwie. Es stand mir auch gar nichts mehr an und gar nichts mehr. Du hast für dich überhaupt keine Erklärung, was da los ist? Nee, ich weiß auch nicht. Ich liebe den Mann aber über alles. Ich weiß auch nicht. Nur wenn ich mit ihm abends auf der Couch sitze oder so und er kommt langsam so mich umarmen und dann denke ich, oh Gott, jetzt... Geht wieder los. Und das muss ja auch, ich stelle mir das schrecklich vor, wenn man über 6 Monate, wie oft habt ihr jetzt im Moment dann noch in den letzten 6 Monaten Sex gehabt, auch jeden Tag? Was heißt jeden Tag nicht, aber... Jeden zweiten Tag. Ja, kann man so sagen. Und jeden zweiten Tag musst du dieses Schauspiel so ungefähr. Spielen. Also manchmal macht es mir auch Spaß, also dann, aber dann auf einmal wieder nichts mehr. Also dann doch nochmal ein bisschen Spaß macht's ja. Ja, er versucht dann irgendwie, ich meine, ich denke mir mal so, dass er das schon merkt. Sagen wir mal so. Dass er sich das schon denken kann, dass ich irgendwie keinen Bock mehr habe. Das bedeutet wahrscheinlich für dich wirklich jedes Mal, wie du gerade sagtest, oh Gott, es geht wieder los, ne? Und ich muss wieder ran. Ja. Und muss gute Miene zum bösen Spielen. Ich muss mir was vorspielen. Das mag ich ja wohl selber nicht. Ich möchte ja selber dran Spaß haben. Nur hast du denn früher auch schon mal so eine Phase gehabt? Nee. Ist alles ganz neu. Alles ganz neu für mich, ja. Also jetzt will ich natürlich und darf ich auch gar nicht hier Küchen psychologisieren. Ich vermute mal, dass es irgendeinen seelischen, vielleicht sehr komplizierten Zusammenhang gibt, der das auslöst. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Da ist ein Psychologe der richtige Ansprechpartner. Oder ein Arzt. Und ich kann dir anbieten, dass du jetzt meine Psychologin mit der Elke darüber noch ein bisschen eingehender redest. Oh. Ne? Warum? Angebot angenommen? Können wir machen. Ja. Auflegen und du wirst wieder angerufen. Ja, weiß Bescheid. Okay, tschüss. Ja, danke. Tschüss, Domian. Carsten, 27. Ja, hallo. Carsten, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist mein Sohn. Ich habe einen, der wird nächsten Monat 2 Jahre alt. Das ist der Dominik. Und der ist schwer krank. Was hat er? Der hat das Silver-Russell-Syndrom. Er hat 3 Herzfehler. Wovon einer relativ uns Schwierigkeiten macht und er hat einen Fehler in der Wirbelsäule. Das ist von Geburt an? Das ist leider von Geburt an, ja. Und unser Problem war gewesen, dass man uns nicht von vornherein die Wahrheit gesagt hat. Also die Ärzte nach der Geburt, oder wie? Genau. Was hat man euch denn gesagt? Also die Schwangerschaft bei meiner Frau verlief relativ mit Schwierigkeiten, schon in der 6. Woche. Meine Frau ist 22 und die hat also die letzten 3 Monate im Stolberger Krankenhaus gelegen, das ist bei Aachen. Und sie hat da am Wehentropf gehangen und man hatte vor der Geburt ungefähr gesagt, also er müsste 2000 Gramm wiegen. Und bei der tatsächlichen Geburt dann, die dann am 2. Nachts 97 stattfand, ist dann herausgekommen, dass, 98, Entschuldigung, ist dann herausgekommen, er ist nur 1850 Gramm. Und er ist dann auf die Intensivstation gekommen und dann passierte erstmal gar nichts. Also er ist an Infusionen angeschlossen worden. Hat man das sehen können auch? Konntest du als Laie auch sehen, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, weil ich habe im Krankenhaus gearbeitet, habe meinen Zivildienst dort abgeleistet und wusste also schon, wie ein gesundes Baby, wenn es komplett ausgetragen wird, aussehen muss. Und das war halt bei ihm nicht der Fall. Das Erste, was ich zu meiner Frau sagte, war, dass er also definitiv keine 2000 Gramm hat. Und ich habe dann nachgefragt und es wurde mir dann halt gesagt, dass er nur 1850 Gramm hat. Gut, das sind ja so Grammgeschichten. Das wäre ja noch gar nicht so schlimm, wenn sie euch da belogen hätten. Ja. Oder wenn sie euch das nicht gesagt haben. Das ist vielleicht keine Lüge gewesen. Genau. Wie hat man denn den gesundheitlichen Zustand des Kindes euch erklärt? Man hat uns den gesundheitlichen Zustand eigentlich gar nicht erklärt. Er ist auf die Intensivstation gekommen und hatte Probleme mit der Nahrung gehabt. Wir hatten alles Mögliche ausprobiert, was es so auf dem Markt gibt. Mhm. Und er hat dann dieses Alpharet getrunken. Das kriegt man nur in der Apotheke. Mhm. Das hat er 9 Wochen lang im Krankenhaus bekommen. Mhm. Die Muttermilch hat er auch nicht angenommen. Die hat er postwendend zurückgeschickt. Also war er 9 Wochen im Krankenhaus? Ja. Wann hat man denn im Krankenhaus gesagt, hier stimmt was nicht? In dem Sinne hat man gar nichts. Wir haben immer nachgefragt, warum kriegen wir ihn nicht nach Hause? Mhm. Und das Einzige, was man uns gesagt hatte, war halt, dass er nicht trinkt. Waren die denn unsicher oder haben die... Die waren unsicher. Ja. Wann ist es denn dann letztendlich diagnostiziert worden? Am letzten Tag, wo wir ihn abgeholt haben. Mhm. Und da hat man euch das auch gesagt? Da hatte man uns was ganz knallhart ins Gesicht gesagt. Mhm. Man hatte uns den Kleinen übergeben und hatte gesagt, ja, was sollen wir Ihnen zu Ihrem Kind erzählen? Das Kind hat Silvarasse-Syndrom. Und damit war es für die in Ordnung. Und für meine Frau und für mich ist natürlich eine Welt zusammengebrochen. Also ein ganz hoffentlich unübliches und ganz ungehöriges Verhalten von Seiten der behandelnden Ärzte und des Personals. Genau. Jetzt ist der Junge 2 Jahre alt, ist sehr schwer krank. Wie macht sich denn die Krankheit jetzt im Alltag bemerkbar? Kann er nur im Bett liegen? Wie lebt er? Er läuft schon. Also macht seine ersten Laufversuche. Er entwickelt sich so geistig eigentlich so, wie er soll. Mhm. Er ist sogar den anderen Kindern voraus. Mhm. Nur alles das, wo er praktisch körperliche Kraft braucht, das schafft er natürlich nicht. Weil dieses Silvarasse-Syndrom, ich sag dazu, das ist eine Trink- und eine Gedeihstörung. Das heißt also, wir wissen, die das seit 5 Jahren richtig erforscht, dass er also nicht größer als 1,50 Meter wird. Mhm. Welche Lebenserwartung hat er denn? Die Lebenserwartung ist ganz normal. Die ist ganz normal? Die ist ganz normal. Aber er wird halt nur nicht sehr groß und er wird auch nie sehr schwer. Und wir können von Glück sagen, dass er das Silvarasse-Syndrom, dass das auch nicht im Blut nachgewiesen wurde, weil sonst hätte er sogar noch missgebildet werden können. Das sieht dann so aus, dass eine Hälfte aufhört zu wachsen, während die andere weiter wächst. Also er wird ein relativ normales Leben leben können? Wenn mit den Herzen es so bleibt und sich nicht verschlimmert, dann ja. Mhm. Kann man das operativ irgendwie noch therapieren, das Herz? Zurzeit steht das Herz nur unter Beobachtung, weil das Problem ist, er ist mit seinen fast 2 Jahren immer noch keine 10 Kilo. Mhm. Er wiegt also gerade mal 7530 Gramm. Mhm. Und das wäre also für den Eingriff zu wenig. Verstehe. Nun, habe ich das so verstanden, dass der Anlass deines Anrufes auch ist, deine Empörung Luft zu machen, dass man euch im Krankenhaus so lange alleine gelassen hat, mit der Diagnose oder mit der Unsicherheit auf jeden Fall alleine gelassen hat? Oder man hat euch nicht früh genug eingeweiht, dass da irgendwas nicht stimmt. Seid ihr dann im Nachhinein nochmal an die verantwortlichen Ärzte herangetreten, habt euch beschwert oder... Wir haben uns beschwert, vor allen Dingen ein halbes Jahr später erst durch einen dummen Zufall, weil meine Frau durch die ganzen Probleme, die mein Sohn gemacht hat, hat sie einen Nervenzusammenbruch gekriegt und ist dann ins Klinikum gekommen und da hatte sie den Kleinen mitgenommen und durch einen dummen Zufall ist dort festgestellt worden, erst ein halbes Jahr später, dass er angeborene Herzfehler hat. Und das hatte mich dann also enorm auf die Palme gebracht. Aber du hast doch gerade gesagt, dass dieses Syndrom, dessen Namen ich jetzt nicht mehr genau weiß, da in dem Krankenhaus, in dem er geboren ist, letztendlich dann doch festgestellt worden ist. Er ist festgestellt worden und zwar durch einen dummen Zufall, weil wir haben ihn eigenverantwortlich aus dem Krankenhaus rausgeholt. Mhm. Und er wurde von KidCare, das ist eine mobile Kinderkrankenpflege, wurde er betreut und die Schwestern, die haben sich untereinander abgewechselt. Und da habe ich auch seine Akte mal in die Finger bekommen. Ich verstehe. Und habe da reingeguckt und dann habe ich erfahren, in dieser Akte, 2 Tage später nach seiner Geburt, dass das Silvarasse-Syndrom schon diagnostiziert worden ist. Hätte man denn, wenn man euch früher eingeweiht hätte, noch irgendwie, oder hätte man irgendwas noch retten können, verbessern können, oder seid ihr nur einfach verärgert, dass man euch nicht frühzeitig informiert hat? Klinikum hat uns gesagt, dass das Stolberger Krankenhaus, wo er zur Welt gekommen ist, mit dem Silvarasse-Syndrom, nachdem sie die Unterlagen gesehen haben, schlicht und ergreifend überfordert waren. Wir wollen mal jetzt das Stolberger Krankenhaus nicht so zu sehr benennen und in die Ecke der Schuldigen drücken, weil es im Moment keine Gegenstimme gibt. Mhm. Na, du verstehst, also ich verstehe deine Betroffenheit, aber es gibt jetzt niemanden von der verantwortlichen Seite, der sich hier dazu äußern kann. Nee, es ist sicher eine sehr, sehr traurige Sache für dich als Elternteil jetzt auch, dass es so passiert ist. Letztendlich aber auch noch eine gute Nachricht, dass das Kind mit der Krankheit durchaus wird eine relativ normale Lebenserwartung hat. Und ja, natürlich. Wir tun auch alles dafür, halt, um ihn so selbstständig aufwachsen zu lassen und auch ein selbstständiges Leben führen zu können, wie es nur geht. Also er macht Therapien ohne Ende. Und das hat uns, wir sind auch beide in Therapie, ja, weil wir es sonst hätten anders gar nicht verarbeiten können. So, jetzt bitte ich dich sehr herzlich, deine Frau von mir zu grüßen. Und den Kleinen, der wird das noch nicht so kapieren, aber ihm auch alles Gute zu wünschen. Ja, ich hab's aufgezeichnet. Na wunderbar, irgendwann spielst du es ihm vor. Genau. Wie heißt er denn? Das ist der Dominik. Dominik, wenn du mal alt und sehr alt bist und das ja alles verstehen kannst, dann wird der Papa dir die Kassette überreichen. Alles Gute von mir und von uns hier. Tschüss. Alles klar. Gut, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss. 1.33 Uhr und 43 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 34 und 50 Sekunden. Ich habe gerade einen Hinweis aus der Regie bekommen. Ich habe einen frappierenden Fehler gemacht heute Abend. Unsere Leitungen sind blockiert, weil ihr, die Stammzuschauer, etwas bemerkt habt. Ihr habt den Fernseher eingeschaltet und habt gesehen, irgendwas stimmt da nicht in dem Bild bei Domian. Der kleine Hirsch ist nicht da. Der kleine Hirsch, der das dumme Wort Freecall überdeckt, ist nicht da. Den habe ich vergessen rauszuholen. Jetzt stelle ich ihn hierher und alles ist wieder in Butter. Wir können uns alle beruhigen und wir können die Leitung wieder frei machen für die Leute, die eigentlich zu normalen Themen hier anrufen wollen. Also hier ist 1 Live Domian, das Talkradio, die Telefon-Talkshow vom WDR, WDR Fernsehen, Radio 1 Live. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, heute Nacht, wir haben eine freie Show, eine freie Telefonshow. Ruf mich ganz einfach an, 0800 5678 111, das kostet nichts. Oder faxt mich an unter 0800 5678 110. Wolfgang, 54. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Was ist dein Thema? Ja, erstmal möchte ich sagen, ich bin ein großer Fan von dir, von Anfang an. Hab beide Bücher von dir. Ja. Und hatte nie das Bedürfnis, mit dir mal reden zu müssen. Mhm. Heute ist der Tag, wo ich mit dir reden möchte. Mhm. Um was geht's denn? Das Problem ist, dass meine Ex-Freundin hat ein Millennium-Kind zur Welt gebracht. Mhm. Vorausgegangen ist, sie hat mich seit Mitte November bis Weihnachten terrorisiert. Sprich, ich habe nicht eine Nacht schlafen können. Die ganze Nacht über war sie am Telefonieren. Ich wusste mir nicht zu helfen, habe die Telefonseelsorge angerufen, habe dies und jenes versucht, ich wollte schon zur Polizei gehen. Sie hat dich terrorisiert, warum? Der Höhepunkt war gewesen, samstags vor Weihnachten. Mhm. Mein 18-jähriger Sohn war hier zu Besuch bei mir und er ging morgens ans Telefon und da sagte sie zu ihm, ich könnte das Stück Dreck aus der Mülltonne holen, sprich eben dieses Kind. Das war die Herde. Mhm. Ich muss vorausschicken, ich habe Silvester vor 10 Jahren einen Sohn durch einen Autounfall verloren. Ja. Dementsprechend schwer ist auch die Situation für mich. Hm, wie alt war der Sohn? Der Sohn, ich möchte an sich nicht drüber reden. Hm, ja. Denn er lebt in meinem Herzen weiter und das soll auch bleiben. Hm, ja. Situation ist die, sie hat mich eine Woche nach der Entbindung angerufen. Wolfgang, lass mich noch bitte fragen. Ja, bitte. Seit wann seid ihr denn getrennt? Seit wann? Seit Oktober. Seit Oktober. Warum, Oktober. Warum ist es zu der Trennung gekommen? Ich muss vorausschicken, ich habe diese Dame durchs Internet kennengelernt, gehabt vor 16 Monaten. Mhm. Wir waren eigentlich auch ineinander sehr verliebt und waren auch dementsprechend zueinander gekommen. Mhm. Aber ihr Haupthobby war natürlich das Internet und hat natürlich da wenig Respekt vor meiner Person gehabt. Sprich, sie hat sehr viel gechattet. Ich allerdings auch hin und wieder. Und sie hat dadurch durchs Internet dann jemanden kennengelernt, mit dem sie dann intensive Gespräche geführt hat. Und es führte dahin, dass sie ihn näher kennenlernen wollte. Und bevor ich ausziehen tat, hatte ich mit ihr noch ein Gespräch, in dem sie mir offenbarte, sie würde mich lieben und wüsste nicht, was sie tut. Und daraufhin habe ich zu ihr gesagt, hör mal zu, du hast sie entschieden, du hast einen neuen, es geht nicht mehr. Also es war ein anderer im Spiel. Jetzt ja, war sie aber da schon schwanger, ne, als ihr euch getrennt habt. Nein, das Kind ist von mir und sie hat ihn jetzt auch im Ende November kennengelernt. Persönlich. War das ein Wunschkind? Nein, ich glaube nicht, dass ich bin 54. In dem Alter will man keine Wunschkinder. Ja, aber gibt's auch. Was ist ein Wunschkind? Das ist relativ, ne? Es geht einfach primär darum. Es ist dann passiert. Es ist ein Lebewesen, ne? Es ist passiert. So, Ace, erzähl mal weiter. Das Kind ist dann zur Welt gekommen. Ja, eine Woche später rief sie mich an. Ich wusste von nichts. Und ich habe mich auch nicht getraut, sie anzurufen, weil sie mich immer nur runtermachen tat. Und ich habe meine Moral und damit lebe ich an sich ganz gut. Dann hat sie zu mir am Telefon gesagt gehabt, es hat sich erledigt, du Mörder, das Kind ist totgeboren. Sie hat zu dir gesagt, Mörder hat sie ständig gebraucht. Sie hat zu dir gesagt, du Mörder, das Kind ist totgeboren. Richtig. Und diese und Mörder hat sie ständig gebraucht. Und sie hat aber ein paar Wochen vorher gesagt, ich schmeiße den Dreck in die Mülltonne. Richtig, das ist auch Fakt. Hast du irgendwas erfahren, warum das Kind totgeboren ist? Was da Nein, passiert? Es ist nicht totgeboren. Ach, es ist gar nicht totgeboren? Nein. Das Problem liegt primär darin, ich habe zu ihr gesagt, sie wollte von mir eine Entscheidung. Selbstverständlich bekommst du von mir die Entscheidung. Ich hätte gern das Kind, möchte es haben, möchte es großziehen. Sie braucht keinen Unterhalt, zahlen nichts. Ich komme für alles auf. Es ist mein Kind und ich möchte es großziehen. Ich möchte das Leben sehen. Das Angebot hast du ihr gemacht? Ja, selbstverständlich. Mhm. So, und wo ist das Kind jetzt? Das Kind ist 2 Stunden nach der Geburt aus dem Krankenhaus entschwunden. Wie entschwunden? Sie ist abgehauen aus dem Krankenhaus, 2 Stunden nach der Geburt. Sie ist mit dem Kind abgehauen? Na, ohne Kind. Ja, wie? Das Kind ist im Krankenhaus geblieben. Und sie ist nicht auffindbar im Moment? Doch. Ich möchte aufgrund ihrer Position hier im Ort nicht näher drauf eingehen. Moment, habe ich das nicht verstanden? Sie ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Richtig. Kurz danach. Das Kind ist im Krankenhaus geblieben. Richtig. Und wo ist das Kind heute? Ja, das ist das Problem. Ich habe es gestern Abend erst erfahren durch ihre ehemalige beste Freundin, mit der sie 22 Jahre dicke Freundin war, die sich von ihr auch aufgrund dessen, was geschehen ist, getrennt hat und mit ihrer Moral nicht klarkam. Okay. Habe ich gestern Abend gesprochen und sie hat mir gestern Abend gesagt, das Kind lebt. Es ist ein Mädel und ist, so wie ich gehört habe, morgens kurz nach 0 Uhr zur Welt gekommen. So, das beantwortet mir manche Frage, wo es ist im Moment. Kann ich nicht beantworten. Das weißt du auch nicht. Aber es müsste ihr, wenn sie will dieses Kind ja offensichtlich nicht haben und hat eine ganz große Abneigung gegenüber diesem Kind, das müsste ihr doch ganz recht sein, wenn du sagst, okay, gib's mir, ich übernehm's, ich bin der Vater, du brauchst dich um gar nichts zu kümmern. Ja, es ging primär um Geld. Sie wollte von mir eine gewisse Summe haben. Ach so. Also du solltest ihr das Kind abkaufen im Klartext. So sehe ich es. So sehe ich es im Nachhinein. Und ich weiß nicht, ob ich es überhaupt noch hatte, also ob ich es überhaupt noch bekommen kann. Sprich, ich habe Angst von Adoption, dass irgendwie schon was stattgefunden hat, was ich nicht möchte. Da weiß ich jetzt überhaupt nicht, wie deine Rechte da sind. Ihr seid natürlich nicht verheiratet. Wahrscheinlich hast du da überhaupt keine besonderen Rechte, wenn du die Vaterschaft eigentlich nachweisen kannst. Weiß ich nicht. Das ist eine Frage für einen Juristen. Da musst du dich mit dem Rechtsanwalt ganz schnell in Verbindung setzen. Das ist richtig. Nur die Frage, wie viel Spielraum habe ich, wie viel Zeit habe ich? Ja, du hast wahrscheinlich. Ja, du musst dich sehr schnell sputen jetzt und etwas unternehmen. Ja. Jetzt muss ich dich nochmal fragen, sie hat zu dir, als es geboren war, gesagt, es ist tot geboren. Richtig. Wieso hat sie das denn gesagt? Wie erklärst du dir das, dass sie das gesagt hat? Ich kann es nicht nachvollziehen, keine Weise, es ist Hass. Es ist einfach Hass. Hass aufgrund der Tatsache, dass ich von ihr gegangen bin. Aber obwohl sie ja einen anderen hatte, ne? Sie hat es doch eigentlich eingeleitet, eure Trennung. Ja, richtig, aber nee, ich bin von mir aus gegangen. Ja gut, aber sie hat ja jemand anderen kennengelernt. So richtig, hast du richtig, aber das war relativ oberflächlich. Die Intensität, die kam erst später. Was vermutest du denn, was mit dem Kind zurzeit los ist, wo sich das befindet? Ich wünschte mir, es wäre noch im Krankenhaus. Aber wahrscheinlich ist es nicht da, oder? Ich gehe von aus, ich kann es nicht beantworten, das ist das Problem, ne? Und ich muss in jedem Fall Montag sehen, dass ich zum Rechtsanwalt über das Jugendamt komme. Ja, also du bist ganz, für dich ist das eine ganz klare Sache, du möchtest das Kind haben und du möchtest die Verantwortung übernehmen und soll auch bei dir aufwachsen. Sicher. Wenn ich meinem Vorredner folgen kann, er ist so glücklich mit diesem Kind und ich kann es nicht nachvollziehen, dass Menschen so sind. Ne? Ja, es ist unglaublich. Wenn man das hört, dass eine Mutter so mit dem Kind, welches sie in sich trägt, darüber so redet. Ne? Den Dreck werfe ich in die Mülltonne, das muss man sich mal vorstellen. Ich bin auch relativ verzweifelt. Mhm. Auch normal, ne? Mhm. Deswegen habe ich dich angerufen, aber ich möchte nicht weiter deine Sendung stören. Du störst die überhaupt nicht. Mir tut es nur leid, weil ich es konkret nicht sagen kann, außer dass ich sehe, dass das eine juristische Geschichte ist und du mit einem Fachmann, mit einem Rechtsanwalt darüber reden musst, welche Handhabungen man da jetzt in Gang setzen kann. Und eventuell mit dem Jugendamt, wem auch immer. Aber du musst jetzt was unternehmen und sehr schnell. Ja. Am Montag. Ja. Ich bedanke mich nochmal fürs Gespräch. Wolfgang, noch eine Frage. Ja. Autogrammkarte hätte ich auch gerne von dir. Ja, dann müssen wir dich auch nochmal anrufen, um deine Adresse aufzuschreiben. Das ist von dir. Ich wünsche dir eine gute Nacht und ich wünsche dir viel Glück. Das Kind wird es am besten bei dir haben, so wie sich das jetzt anhört. Toll für deine Sendung. Dankeschön. Auf Wiederhören. Danke auch. Tschüss. 19 Jahre alt und er heißt Björn. Ja, hallo Domian. Hallo Björn. Also, ja. Ich weiß gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Ach, ich auch nicht. Aber fang irgendwo an. Also, ich bin Epileptiker. Ja. Und habe das Problem dadurch, ich habe es mit 14 Jahren bekommen, halt so gerade in der Pubertät und dadurch konnte ich halt auch nie irgendwo in Disco gehen oder mal sonst was unternehmen, weil ich muss geregelte Schlafzeiten haben. Mhm. Ich darf in der Disco das Licht haben und so. Mhm. Und hast du ab und zu solche Anfälle? Wie? Hast du ab und zu solche Anfälle? Ja. Also ich habe es jetzt Gott sei Dank seit dem 6.1.1999 habe ich keine mehr. Mhm. Da bin ich auch auf ein anderes Medikament umgestellt worden, aber vorher hatte ich schon 3 Stück hintereinander. Mhm. Und so ungefähr 4-5 Mal im Jahr. Mhm. Beschreib doch mal, die meisten von uns kennen diese Krankheit ja, aber die meisten haben auch wirre Vorstellungen. Da sieht man dann vielleicht irgendein Bild vor sich, dass jemand hinstürzt und Schaum vom Mund hat oder sowas. Ja. Beschreib doch mal, wenn du so einen solchen Anfall bekommst, wie das dann ist. Also es gibt die Art, wo du jetzt gerade beschrieben hast. Ja. Und ich habe so eine ganz besondere, ich habe noch so ungefähr so, wie ich sag immer, so eine kleine Vorwarnzeit davor. Ich merke das immer, da fängt es bei mir auf der linken Seite ist es bei mir. Fängt an zu kribbeln und zieht mich dann so langsam rüber. In der Zeit bin ich noch bei Bewusstsein und kann mich dann auch noch ein bisschen verständlich machen. Mhm. Aber dann werde ich ohnmächtig so eine halbe Stunde. So lange? Ja. So lange? Mhm. Und ja, meiste Zeit wache ich dann im Krankenwagen wieder auf. Mhm. Mhm. Das heißt, du kannst aber dich noch irgendwie hinlegen. Du schlägst nicht sofort um. Ne? Mhm. Und an diese Zeit kannst du dich überhaupt nicht erinnern. Das ist auch eine tiefe Bewusstlosigkeit. Ja. Wie also fühlt man sich dann danach? Während den ganzen Anfällen vergesse ich, also es fängt bei einer Woche an, wo ich vergesse, und hat angefangen bei einem ganzen Schuljahr. Mhm. Und also wie lange dauert das? Ich nochmal machen muss, weil ich wusste nicht mehr, was ich überhaupt gemacht habe. Mhm. Wie lange dauert das, ehe die Erinnerungen dann so wiederkommen danach? Nee, die kommen immer. Die kommen? Da kommt vielleicht nur so, wie soll ich sagen, eine Minute von dem Band und dann das war's. Mhm. Ich meine, wenn du dann wieder wach geworden bist, wie lange dauert das, bis du dann wieder so richtig bei Sinnen bist? Normalerweise bin ich gleich wieder bei Sinnen. Das Problem ist nur mein Gleichgewichtssinn. Der ist dann, also ich schwanke dann wie, als wenn ich 5 Promille hätte. Mhm. Ist einem da schlecht danach? Nee. Auch nicht. Eigentlich nicht. Mhm. Mhm. So, das hast du seit deinem 14. Lebensjahr, sagst du. Ja. Heute bist du 19. Mhm. Jetzt hast du wahrscheinlich bestimmt einen ganz konkreten Anlass des Anrufes, ne? Ja, ich habe das Problem, ich weiß auch nicht, ich bin wahrscheinlich selbst dran schuld, ich habe irgendwie keine richtigen Freunde. Mhm. Ich hatte einen guten, den habe ich durch einen dummen Fehler, wo ich gemacht habe, habe ich ihn verloren. Was für einen Fehler hast du gemacht? Ich habe meiner Mutter vertraut. Die hat gesagt, der ist nichts? Nee, das war in dem Sinne, er hat eine Party gefeiert und da war ich auch eingeladen und meine Mutter hat absolut nichts von Alkohol gehalten und ich habe dann halt erzählt, dass die dort Alkohol getrunken haben und habe die auch noch unterstützt. Mhm. Und seitdem ist der Kontakt nochmal da. Wir reden zwar noch miteinander, aber die Freundschaft ist einfach weg. Wie, weil die Mutter gesagt hat, das ist nichts für dich, ja, der Kontakt? Ja, sie hat bei ihm angerufen, sie hat in der Schule angerufen, hat sich dort über die beschwert, da waren halt noch ein paar mehr da. Und was die halt alles getrunken hätten, die kann einen richtig guten Aufstand machen. Aber die haben dich gar nicht dazu verführen wollen zum Alkohol? Nein. Überhaupt nicht. Die haben das selbst getrunken. Klar. Ich habe es einfach nur nebensächlich, ich habe es als normal gemeint, dass Alkohol getrunken wird für die Frau. Klar, und das ist natürlich das Vertrauen wahrscheinlich jetzt im Arsch, ne? Ja. Zwischen dir und ihm. Du hast keine Freunde und ich mutmaße mal jetzt, dass so mit den Mädels das auch nicht so doll läuft, oder? Nein. Bisher noch gar nichts? Nein. Bist du noch Schüler im Moment? Nein, ich mache eine Ausbildung zum Bauzeichner. Und wie verbringst du so deine Freizeit? Jetzt, das Wochenende steht vor der Tür, Samstagabend. Fernsehen gucken. Also immer zu Hause sitzen? Ja. Du gehst gar nicht mal in die Disco alleine? Ich darf ja nicht. Ach, wegen der Lichter. Das könnte, das wollte ich gerade noch fragen mit den Lichtern. Kann das ein auslösender Faktor sein, ja, wenn du... Das wird bei mir auch, ist schon bei mir getestet worden, wann ich anfange, weil ich merke es auch schon so, das bekommt mir irgendwie nicht so. Ja, nun gibt es ja als Freizeitvergnügen nun beileibe nicht nur irgendwelche Diskotheken. Ja. Ne? Es gibt ja tausend andere Beschäftigungen, die man eben als Epileptiker durchaus gut auch machen kann. Wie sieht das denn so bei deinen Hobbys aus? Das ist doch immer ein ganz guter Punkt, wo man sich vielleicht Gleichgesinnte suchen kann. Ja, ich sag nur so, meistens habe ich ein Hobby für 6 Monate und dann ist es irgendwie schon wieder vorbei. Na, immerhin 6 Monate kann ja ausreichen, Leute kennenzulernen. Ja. Also, das ist keine Perspektive. Du hast eine Krankheit, die ist anzunehmen, das haben viele Leute, aber es ist auch nicht die ganz große Katastrophe. Ja. Ne? Und du kannst die ja auch handeln, diese Krankheit. Du kommst ja mit der zurecht. Mhm. Ne, du hast ja relativ im Griff. Das heißt, du kannst eigentlich ein normales Leben führen. Du musst auf ein paar Dinge verzichten, aber das ist ja nicht so gravierend. Wenn du nur zu Hause sitzt in deinen 4 Wänden, passiert überhaupt nichts. Ja. Da wirst du alt und grau drüber, du lernst keinen Freund, keine Freunde, keine Leute kennen. Du musst schon selbst auch eigeninitiativ werden. Und dann überleg dir doch mal, was dir gut gefällt, woran du Spaß hast und such dir irgendwelche Gruppen oder Vereine, weiß der Teufel was, wo Leute sich zusammenfinden, die das auch gerne tun. Weil einfach so kannst du ja nicht aus dem Hut zaubern. Ne? Das ist anfänglich immer mühsam. Nee, weil ich hab's immer gern, wenn irgendwer kommt und sagt, komm, wir gehen mal dorthin oder dorthin, weil so irgendwie die Eigeninitiative, die fehlt immer bei mir. Ja, aber die musst du jetzt erstmal am Anfang entwickeln. Ja. Vorher kein. Wie macht man das? Ja, also für was interessierst du dich denn im Moment ziemlich stark? Beispielsweise. Wie? Für was du dich im Moment sehr interessierst, was machst du gerne so, außer Fernsehen? Ja, ich zeichne halt gern so in Sachen, ich höre gern Musik. Ja. Spielst du ein Instrument auch? Nein, um Gottes Willen. Da bin ich total unbegabt. Ja, also ich kann dir jetzt auch kein Hobby aus dem Hut zaubern, wo man vielleicht irgendwo Anknüpfungspunkte mit anderen Leuten findet. Da musst du jetzt in dich gehen. Wohnst du in der Nähe einer größeren Stadt? Ja, 40 Kilometer. 40 Kilometer. Ja. Also, es geht nur, indem du dich aus dem Haus bewegst. Bist du im Internet beispielsweise? Nein. Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, aber kann man auch erstmal Leute kennenlernen. Ich habe leider keinen Computer. Ja. Gut, also irgendwas musst du jetzt tun. Ne? Wir beenden jetzt dieses Gespräch mit der Einsicht, mit der gemeinsamen Einsicht, dass es so nicht weitergeht. Ja. Und dass du irgendwie rausgehst. Du musst irgendwas machen, du musst Leute kennenlernen. Ich weiß jetzt auch nicht, es gibt sicher 1000 Freizeitaktivitäten, die musst du einfach mal so alle durchgehen, was so eventuell für dich in Frage käme und was in deiner Gegend möglich ist, wo man Leute trifft. Und das musst du machen. So einfach ist es und so schwer ist es gleichzeitig auch. Ne? Ja. Viel Glück! Ja. Mein Lieber, tschüss. Tschüss. Tschüss. 40 Jahre alt, Martin, guten Morgen. Ja, hallo. Die Leute sind immer so ein bisschen verstört, wenn ich immer so ganz schnell sage, Martin, 40 Jahre, guten Morgen. Pause. Hallo, Martin. Hallo. Und zwar habe ich mal eine Frage. Ich bezahle seit 21 Jahren, deswegen auch jetzt mein Vorgänger, Epileptiker. Das Kind ist auch ein Epileptiker. Und ich bezahle seit... Moment, dein Kind ist Epileptiker. Ja, also wo ich jetzt Unterhalt bezahlt für dieses Kind. Ja. So, und es ist, soweit wie ich schon rausbekommen habe, ist zu 80% behindert, das ist anerkannt. Mhm. Ich habe auch die Durchschrift von dem Behindertenausweis. Du hast überhaupt, wir reden jetzt über dein Kind. Ja. Wie alt ist dieses Kind? Also das Kind lebt aber nicht bei mir im Haushalt. Ich bezahle nur Unterhalt. Wie alt ist das Kind? Das ist jetzt 21. 21 Jahre alt. Ja. Und wann hast du dieses Kind mal gesehen? Das Kind habe ich das letzte Mal vor 3 Jahren gesehen. Mhm. Und du hast aber so kaum oder keinerlei Kontakt? Ich habe gar keinen Kontakt. Mhm. Das Kind ist 78 geboren, da war der Kontakt zu der Mutter schon abgebrochen. Mhm. Und ich bin dann auch aus meiner Heimatstadt weggezogen. Mhm. Und bin seit 88 in Main, wo ich da jetzt. Mhm. Warum hast du denn so wenig Kontakt zu diesem Kind? Zu deinem Kind? Weil ich immer noch der Ansicht bin, dass ich nicht der Vater bin. Aha. Und das war dazu mal so gewesen, ich musste auf das Jugendamt, da bin ich gefragt worden, ob ich die Vaterschaft anerkenne. Mhm. Da habe ich gesagt, nein. Mhm. Und einen Tag später bin ich zur Armee gekommen. Mhm. So, da hat die Frau zu mir gesagt, ja, da geht das übers Gericht. Mhm. Da habe ich gesagt, ja, ich gehe zur Armee morgen, ich bin nicht mehr da. Mhm. So, und da hat sie gesagt zu mir, das müsste dann meine Mutter alles machen. Mhm. So, und das wollte ich nicht. Und da ging das eine ganze Weile hin und wie her. Wie, das müsste, verstehe nicht, das müsste deine Mutter alles machen. Was müsste die ja, machen? Ja, weil sozusagen, wenn das losgeht mit dem Gerichtsverfahren, da wir dazu mal bei der Armee, war das so, dass wir nicht zugelassen wurden. Ja? Mhm. So, und da haben die gesagt, da müsste sich meine Mutter drum kümmern. Mhm. Das wollte ich nicht. Mhm. Das habe ich abgelehnt und habe gesagt, meine Mutter hat damit nichts zu tun. Mhm. So, jetzt zahlst du, so hast du es gerade auch eingeleitet in unser Gespräch, seit 21 Jahren, oder hast du, all die Jahre hast du für das Kind gezahlt? Ja. So, ich hatte die Vaterschaft dann anerkannt und habe dann ein Vierteljahr später, wo ich das erste Mal Urlaub bekommen habe, mich drum gekümmert und bin wieder auf das Jugendamt. Mhm. Da ist mir gesagt worden, dass das verstehe ich heute noch nicht. Und zwar haben die zu mir gesagt, ja, ich könnte das nicht anfechten, ich bräuchte Beweise. Und da habe ich gesagt, ja, da steht niemand daneben bei sowas. Moment, wieso hast du denn überhaupt die Vaterschaft anerkannt, wenn du sicher bist, dass du nicht der Vater bist? Das weiß ich heute auch nicht mehr. Ich war dazu mal 18 Jahre, ich habe bloß gesagt, ich komme zur Armee. Ich habe da im Grunde genommen viele andere Gedanken gehabt und habe nach, weil ich aus dem Zimmer raus wollte, mit der Frau nicht mehr diskutieren wollte, habe ich einfach unterschrieben, habe gesagt, gut, fertig, aus. So, nun ist das Kind erwachsen und könnte man ja auf dem Standpunkt stehen, okay, das ist alles so gelaufen, wie es gelaufen ist und legen wir es zu den Akten. Warum treibt dich das heute immer noch so um? Das treibt mich so rum, weil ich so lange bezahlen muss, bis das Kind entweder mal eine Rente bekommt. Und ich habe erfahren, dass das Kind erst mit 25 Jahren Anspruch auf eine Rente überhaupt hat. Mhm. Wie viel zahlst du denn da im Monat? Ich bezahle fast 400 Mark. Mhm. So, nun gibt es ja heute, oder schon seit einiger Zeit, Methoden, mittels derer man eine Vaterschaft ganz präzise wissenschaftlich nachweisen kann. Ja, mit der Blutprobe ist so, das würde übers Gericht gehen und da war ich ja auch hier wieder bei einer Anwältin und die hat auch zu mir gesagt, sie muss erst Beweise haben, bevor sie überhaupt aus Gericht zugelassen wird. Wie Beweise? Verstehe ich nicht. Die Beweise, dass jemand anders noch was mit der Frau hatte. Das weiß ich jetzt nicht. Das klingt mir ein bisschen seltsam, wenn du... Ja, ich hatte mich 79 drum gekümmert, 80 habe ich mich drum gekümmert und dann noch einmal 1995 hier bei einer Anwältin in Main. Also man nennt es ganz schlichtweg Vaterschaftstest. Ja. Dieses könnte gemacht werden in deinem Fall. Ja, ich würde das gerne mal machen. Ja, dann, wenn das jetzt auch wieder so eine vertragte juristische Geschichte ist, dann nimm dir doch auch einen Rechtsanwalt und lass das klären, wie das jetzt, vor allen Dingen nach 21 Jahren, das ist ja vielleicht alles ein bisschen schwierig. Ja, die Anwältin hat zu mir bloß nur gesagt, sie braucht auch jemanden, der beweisen kann, dass diese Frau dazu noch mit anderen Leuten was hatte. Ja, so, da kann ich jetzt... Wenn sie keine Beweise hat, kann sie mich nicht auf dem Gericht, also sozusagen auf dem Gericht vorsprechen, weil das wird dann entschieden auf dem Gericht, ob die Blutprobe gemacht wird oder nicht. Also, stehe ich jetzt vor mir, ich weiß gar nicht, ob ein Gericht entscheidet, wenn du sagst, ich will das gemacht, ich möchte, dass das gemacht wird. Das geht wahrscheinlich übers Gericht, weil die dann die Mutter brauchen und die Mutter würde wahrscheinlich ohne, wenn ich jetzt hingehen würde, würde die sagen, nee, fertig, aus. Ja? Komplizierte Geschichte, kann ich jetzt natürlich überhaupt gar nichts zu sagen, Martin. Das ist ein Fall für einen Rechtsanwalt. Ja. Das ist ein juristisches Problem, wie man das jetzt handelt, wie man das macht am besten. Ich habe jetzt bloß irgendwas gehört von einer Speichelprobe. Ja. So, und da weiß ich aber jetzt nicht, ob die Mutter das auch abgeben muss oder bloß das Kind. Denn ich könnte eventuell, das Kind lebt ja nicht bei der Mutter. Mhm. Das Kind ist ihr dazu mal weggenommen worden. Mhm. Wie ist denn überhaupt dein Kontakt Achso, das Kind hat auch keinen Kontakt mit zur Mutter. Nein, ja, Kontakt schon, aber nicht so intensiv. Und wo lebt das Kind im Moment? Das Kind lebt beim Opa. Und du hast auch keinerlei Kontakt mehr zu der Mutter? Nee, zu der Mutter nicht, aber zu den Opa ab und zu schon mal. Also ich habe den jetzt mal angerufen, weil ich eben nur wissen wollte mit dem Prozent, wie viel Prozent behindert er ist und ob er auch einen Behindertenausweis hat, und das hat er. Ja. Eine juristische Sache, die ich hier überhaupt nicht klären kann. Welche Möglichkeiten es da gibt? Du musst dir einen guten Anwalt suchen. Wenn du keinen guten Anwalt hast oder keine gute Anwältin, such dir einen anderen. Ja. Mehr kann ich ja nicht zusagen, tut mir leid. Gut. Ja? Da weiß ich, dass man dran ich bin. Martin. Ich bedanke mich. Mach's gut. Schön. Und viel Spaß noch, gell? Dankeschön, tschüss. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, das war's für diese Woche von uns. Von Domian. Das war die erste Talk-Radio-Woche im neuen Jahr, im neuen Jahrtausend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Mitarbeitern, bei Thomas Reintke, Wolfram Spikowski, Peter Lunalski, Leo Scholten, Nikolas Schelzig, Angela Koch, Jan Hölz. Unsere Themen in der nächsten Woche lauten: in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch heißt das Thema zu spät. Es gibt ja diesen berühmten Spruch von Herrn Gorbatschow. So in die Richtung soll das Thema gehen, zu spät. Was war in eurem Leben schon mal zu spät? Oder wo seid ihr zu spät zu spät gekommen? Donnerstag auf Freitag heißt das Thema: heute sag ich dir die Wahrheit. Da habt ihr die Chance, hier live im Fernsehen, über Fernsehen, via Fernsehen und Radio, andere Leute anzusprechen, jemanden ganz persönlich und intim anzusprechen, nach dem Motto: heute sage ich dir die Wahrheit. Ich sage dir die Wahrheit über Domian, bei Domian. Das, was ich mich sonst nicht getraue, dir vielleicht so direkt unter vier Augen zu sagen. So, ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Freue mich auf nächste Woche. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live und wieder Fernsehen, wieder mit einer offenen Sendung, mit einer offenen Show. Und auch an dieser Stelle sage ich es nochmal, dass ihr immer schon ab 0 Uhr hier bei uns unter der bekannten Nummer anrufen könnt. Dann sind die Chancen viel besser durchzukommen. Schönes Wochenende. Ich freue mich auf nächste Woche. Bis dahin. Bye, bye.